Vom 22. bis 24. September 1938 verhandelte der britische Premierminister Chamberlain mit Hitler in Godesberg. Er hatte die Zustimmung Großbritanniens, Frankreichs und der Tschechoslowakei im Gepäck, das Sudetenland an Deutschland abzutreten. Hitler ging dieser Vorschlag nicht weit genug. Und die geforderte Garantie für den Fortbestand der Tschechoslowakei in ihren neuen Grenzen wollte er nicht übernehmen. In dieser Situation rief die tschechoslowakische Regierung die Mobilmachung aus und erhielt dabei Unterstützung von Großbritannien und Frankreich. Ein neuer Weltkrieg schien in greifbarer Nähe. Im Gegensatz zu Frankreich und der Sowjetunion mit ihren deutschsprachigen Radiosendungen besaß die britische Regierung keine Möglichkeiten, die deutsche Bevölkerung über ihren Standpunkt zu informieren. Denn das Monopol, Rundfunksendungen auszustrahlen, besaß die 1922 gegründete British Broadcasting Corporation, kurz BBC. Sie war öffentlich-rechtlich organisiert, unterstand also keinen staatlichen Stellen. Ihre Programme richteten sich ausschließlich an Hörer auf den britischen Inseln. Einen deutschsprachigen Auslandsdienst unterhielt sie nicht. In aller Eile wurden am 27. September 1938 auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise die ersten Sendungen in deutscher Sprache zusammengestellt. Wie überstürzt das ging, berichtet Robert Lukas, der damals als Korrespondent für die Wiener Neue Freie Presse in London arbeitete. Am frühen Nachmittag des 27. September wurde ich in meinem Büro in der Fleet Street angerufen. »Können Sie abends ins Funkhaus kommen?«, wurde ich gefragt. Die Regierung, so sagte man mir, die Regierung habe eben beschlossen, den Text der Rede, die der Premierminister am Abend halten würde, auch in deutscher Sprache zu senden, damit die Bevölkerung Deutschlands über den Ernst der Lage aufgeklärt werde. Könnte ich, so fragte man mich, bei der Übersetzung helfen? Als ich später ins Funkhaus kam, wurde mir sofort klar, dass der Beschluss der Regierung unerwartet gekommen war. Keine Sekretärin stand zur Verfügung, ja nicht einmal eine Schreibmaschine. An einem langen Konferenztisch saßen außer mir noch ein französischer und ein italienischer Übersetzer, denn es war beschlossen worden, den Text der Chamberlain-Rede auch in diesen Sprachen zu senden. Der englische Text kam Satz für Satz mit beträchtlichen Intervallen auf dem Fernschreiber durch. Als ich fragte, für welche Zeit die Sendung angesetzt sei, erfuhr ich zu meinem Erstaunen, dass sie schon begonnen hatte. Der unselige Ansager Walter Götz, der als Karikaturist für den Daily Express arbeitete und der zum ersten Mal in einem Rundfunkstudio war, musste manchmal minutenlang auf den nächsten Satz warten. Der nach London emigrierte Karl Brienitzer, der sich mit Hörspielen für Radio Warschau und andere europäische Rundfunkstationen mühsam über Wasser hielt, hat seine Höreindrücke in seiner Autobiografie festgehalten. Brienitzer kam kurz nach der ersten Sendung zum deutschen Dienst der BBC und blieb dort über Jahrzehnte in leitenden Positionen. Am Abend des 27. September saß er an seinem Schreibtisch und traute seinen Ohren nicht, als die Botschaft Chamberlains verlesen wurde. Nahezu nach jedem Absatz erklärte der Ansager mit leicht zittriger Stimme: »Ich lese diese Stelle noch einmal, da mir der weitere Text der Übersetzung noch nicht vorliegt.« Er las sehr langsam, vergebens. Als er die paar Sätze zum zweiten Mal gelesen hatte, hing er wieder im luftleeren, sprachlosen Raum. Große Pause. »Der weitere Text der Übersetzung«, so der Ansager, »muss bald kommen. Ich lese daher den Anfang der Chamberlain-Rede nochmals.« Und schließlich mit einer weit über den Äther hörbaren Erleichterung: »Wir können jetzt mit der Verlesung der Rede fortfahren.«